Ottilie. Bettina, kommt mal hier an den Tisch. Wie viel Gedecke seht ihr aufgelegt? Warum fragst du das, Erich? 1, 2, 3, 4. Es sind 9 Gedecke. Und zu wie viel sind wir immer am Familientag? Vater, Bettina, du und ich sind 4. Egert, Wolfgang und seine Clotilde wären 7. Und hier sitzt der Sanitätsrat, den Papa immer dabei haben muss. Und? Wer futtert hier? Hinter dem 9. Gedeck? Das weiß ich nicht, Erich. Du weißt es, Ottilie, aber du willst das nicht wissen. Inken Peters ist bei eurem Vater im Zimmer. Wer hat das gesagt? Das kann ich nicht glauben. Ich habe die Stimme erkannt. Die Tür war nur angelehnt, als ich auf dem Flur vorbeiging. Inken Peters ist seit 3 Monaten, seit dem Geburtstag, nie mehr im Haus gewesen. Ich kann es einfach nicht glauben. Und du warst so stolz darauf, dass Papa auf deine Bitte hin das monatliche Familienfrühstück wieder eingeführt hat. Ich schwöre euch, dass uns Papa das gewiss nicht antun wird. Ach, was tue ich mit deinem Schwur? Ich habe jedenfalls diese ganze Geschichte satt. Die ganze Stadt lacht ja schon darüber. Die vornehmen Klausens. Aber auf unser einen, da könnt ihr herabsehen. Ich bitte dich, Erich, niemand schaut auf dich herab. Wenn es nur nicht so schwer für mich wäre. Es ist ja so furchtbar schwer für mich. Was ist los hier? Warum weinst du, Bettina? Ach, Papa tut einem ja so unendlich leid. Ich verliere ja mehr an ihm als ihr alle. Dieser hohe und feine Mensch. Eine solche Enttäuschung ertrüge ich nicht. Ist er noch immer nicht zur Vernunft gekommen? Wir können den größten Affront gewärtigen. Wollt ihr euch diese Tafel ansehen und mir sagen, wer hinter dem Gedeck, das so vieles sitzen soll? Ach, so ist das. Mit dieser Näherin sollen wir zu Tisch sitzen. Nein, nein. Herrschaften, ihr seid ja wie ein aufgestörter Wespenschwarm. Was geht denn hier vor? Weißt du etwas von dem 9. Gedeck, Egert? Ich denke, Inken Peters wird mitkommen. Das sagst du so einfach hin? Du verstehst wohl die Bedeutung dieses Schrittes nicht. Es wird schrecklich tagen, mein lieber Junge, wenn du mal diese kleine Ladenmamsell Mama nennen musst. Du hast wirklich danteske Fantasien, Clotilde. Ich rate dir, übernimm dich nicht. Nein. Nein, Bettina, das ist ja nicht möglich, was du da sagst. Mein Gott, es ist die reine Wahrheit, Wolfgang. Was habt denn ihr beide da zu besprechen? Aber das wäre ja Raub am heiligsten. Am teuersten, was uns geblieben ist. Darf man wissen, wovon zwischen euch die Rede ist? Bitte, Wolfgang, schweige darüber. Ottilie ist unsere Schwester, Bettina. Es ist sogar gut, wenn sie unterrichtet ist. Ebenso Egert. Ihr sollt es alle wissen. Vater hat Ringe und Schmuckstücke weggebracht und sie diesem Mädchen überantwortet. Ringe und Schmuckstücke der seligen Mama. Nein! Papa ist wahnsinnig. Also das stößt wahrhaftig dir fast den Boden aus, wenn der Alte nur noch den Familienschmuck wegschickt. Bitte sprecht nicht so. Es zerreißt mir das Herz. Ich kann es nicht aushalten. Lasst mich. Ich muss mich zurückziehen. Ich sage euch, euer Vater ist nicht mehr zurechnungsfähig. Ich muss an mich halten, damit ich nicht dieses 9. Gedeck zur Balkontür hinunterpfeffere. Am liebsten möchte ich sagen, pfui, pfui, pfui. Ja, du hast recht, Clotilde. Winter! Bitte sehr, Herr Professor. Winter, nehmen Sie dieses Gedeck weg. Am Familientag sind wir nur 8 Personen. Aber der Herr Geheimrat haben ausdrücklich... Ich tue es selbst, wenn Sie es nicht tun wollen. Zeigen Sie sich jedoch renitent, so werde ich Ihnen das einmal ankreiden. Wie Sie es wünschen, Herr Professor. Das ist nun der Familientag. Und der Tisch, an dem wir gleich in holder Eintracht mit der Geliebten eures Vaters sitzen sollen, steht sinnigerweise genau unter dem Bild meiner wirklich unvergesslichen Schwiegermama. Wir müssten Mutters Bild verhängen, wenn euch wie mir zumute ist. Keiner möchte ich glauben, dass jede Familie ein verkapptes Tollhaus ist. Still. Das Undenkbare scheint sich nun doch zu ereignen. Er bringt sie wahrhaftig mit. Guten Morgen. Ihr seid wohl schon ungeduldig. Ich habe uns Inken Peters mitgebracht. Guten Morgen. Es ist hübsch, Wolfgang, dass du wieder mal gekommen bist. Schönen guten Morgen, Frau Schwiegertochter. Wo ist Bettine? Wir wollen doch nur mit dem Essen anfangen. Sag doch, Bettine, lieber Egert, dass wir alle hier versammelt sind. Ja, Papa. Nun, lieber Wolfgang, was bringst du Neues mit? Alles wie immer. Durchaus nichts Neues. Die neue Rotationsmaschine arbeitet gut, lieber Klamott, aber wir sprechen nach Tisch darüber. Wenn Bettine nicht kommt, so wollen wir Platz nehmen. Ich möchte doch gerne auf Bettine warten. Bettine lässt sagen, sie sei nicht so recht auf dem Damm heute. Sie bittet, wir sollen ohne sie anfangen. Sanitätsrat, ich lasse Bettine bitten zu kommen, da sie ja doch die Hausfrau zu vertreten hat. Vielleicht ist es die alte Migräne, die Fräulein Bettine wieder einmal gepackt hat. Herr Geheimrat, würden Sie mir sehr böse sein, wenn ich Sie bete, mich zu entlassen? Mutter wartet zu Hause, sie muss heute irgendeinen Termin wahrnehmen. Bitte. Ach ja, Frau Peters muss einen Termin wahrnehmen. Kennst du eigentlich Fräulein Inken, Wolfgang? Nein, das Fräulein wurde mir beim Geburtstag nicht vorgestellt. Man hat dich der jungen Dame noch nicht vorgestellt. Das ist mein Sohn Wolfgang, Fräulein Inken. Ich bringe Ihnen eine Genesene, Herr Geheimrat. Verzeih, Papa, ich komme gern. Ich dachte nur, ich sei nicht mehr notwendig. In welcher Verbindung dachtest du das, Bettina? Welche Verbindung ist schwer zu sagen. Setzen wir uns später mehr davon. Fehlchen gedeckt. Bitte, Inken, in meinen Platz. Winter, wo ist das neunte Gedeck? Verzeihung, ich habe es auf Befehl von Herrn Professor Wolfgang... Zum Donnerwetter, bring es her! Seien Sie ruhig, um Gottes Willen, lieber Geheimrat. Wo ist Inken? Inken! Kein Wunder, wenn sie vor einer so liebenswürdigen Familie geflüchtet ist. Eher verlasst ihr alle das Haus, einer wie der andere, als dass sie von dieser Schwelle gestoßen wird. Was haben Sie nun erreicht, meine Herrschaft? Also niemand kann von mir verlangen, dass ich in Gegenwart des Bildes meiner seligen Mutter meine Empörung und meinen Abscheu unterdrücken soll. Es hat sein Gutes, kann ich nur sagen. Wir haben es ja nun deutlich gehört, was für ein Schicksal uns erwartet. Nichts mehr kann ich begreifen. Ich bin wie irrsinnig. Es ist auch durchaus nicht zu begreifen. Oder können Sie mir sagen, Sanitätsrat, wie aus dem Munde unseres Vaters, der nichts Höheres kannte in aller Welt als seine Familie, eine solche Drohung hervorgehen kann? Er ist aufs Schwerste verletzend gereizt worden. Ja, aber trotzdem ist es ein starkes Stück, wenn er alle seine Kinder aus dem Elternhaus hinauswerfen will. Der Geheimrat. Wir kommen dann ein zurück. Anscheinend ist Inken Peters Wort.